Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei Wrestling-Infos.de. Der WWE-Hype-Podcast ist zurück, nachdem wir letzte Woche eine Grundsatzdiskussion geführt haben über das Momentum des Produkts, über das, was WWE gerade ausmacht oder auch nicht ausmacht oder wie es zumindest bei Chris und mir ankommt. Wollen wir heute den Blick in die Zukunft richten, denn das nächste Special Event steht ja an mit Money in the Bank. Also WWE hat da eine sehr hohe Schlagzahl, was die Special Events angeht, die vielleicht auch dazu führen, dass sie gar nicht mehr so special sind, weil man kriegt kaum noch den Unterschied zwischen Weekly und Special Event hin, so häufig, wie wir diese Events dann auch haben. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, so schlimm ist es nicht, aber wir haben es letzte Woche ja auch schon angesprochen, WWE geht doch sehr dahin, wo man finanziell ein bisschen was rausschlagen kann und haut dann eben jetzt diese Saturday Night Main Event Specials raus. Und dann ist es tatsächlich gar nicht mehr so einfach, eine Weekly abzugrenzen von einem Special Event. Zumal die Zuschauerzahlen, ich gucke nicht richtig, SmackDown angeblich fast 15.000 letzte Woche, schon heftig. Das ist teilweise höher als Pay-Per-View-Audience, die man da einfährt. Und ich frage mich beim besten Willen, warum, aber das ist eine andere Geschichte. Also man ist da tatsächlich auf einem Level. Ich will nicht sagen, man ist da, dass man Shows wie aus einem Guss, das wäre positiv, oder irgendwie so ein dummer Einheitsbrei, das wäre zu negativ. Man ist da eben einfach da. Und Chris und ich haben letzte Woche schon gesagt, wie wir dazu stehen. Und ich glaube, man wird auch diese Woche nicht komplett daran herumkommen, etwas zu dieser Situation, zu diesem Situationseindruck zu sagen. Wir haben sehr, sehr viele Zuschriften bekommen, sei es im Board, sei es auf der Startseite oder ganz häufig diesmal wieder bei YouTube. Da waren es, glaube ich, knappe 20 Kommentare. Das ist für unsere Verhältnisse echt ziemlich viel. Und ja, es gab wirklich kaum Widerworte. Also wir scheinen da das ausgesprochen zu haben, was viele von euch offenbar auch in Bezug auf WWE derzeit empfinden, nämlich so dieses Abgestandene, dieses, ich fühle mich, wie man neudeutsch sagt, gar nicht mehr vom Produkt abgeholt und mitgenommen. Da sind wir offensichtlich nicht alleine. Das hat uns dann tatsächlich, gewundert, gefreut, so die falschen Worte. Aber wir haben es zur Kenntnis genommen mit dem Gefühl, okay, dann liegen wir vielleicht doch nicht so komplett neben der Spur mit unseren Eindrücken. Allerdings, ihr wisst ja, Eindrücke sind immer subjektiv und deswegen ist es eben auch nicht mehr als das. Lange Rede, gar keinen Sinn. Wir wollen über ein, zwei aktuelle News diese Woche sprechen, um dann, wie gesagt, Money in the Bank uns mal anzuschauen, was letzte Woche in Bezug auf den Aufbau da noch gelaufen ist und so weiter und so fort. Also ich denke mal, wir werden schon ein bisschen Gesprächsstoff finden. Und diesen Gesprächsstoff werde ich wie immer nutzen und verwursten mit meinem Kollegen heute wieder aus Wien. Herzlich willkommen aus Wien, der Christian, unser Chris. Ja, wunderschönen guten Tag. Ich habe mich wieder in die Hauptstadt von Österreich begeben und nehme diesmal quasi aus Wien auf. Und ja, ich war mich auch sehr interessiert dann in die Kommentarspalte vom Forum und YouTube vergraben und mir durchgelesen, was so Meinungen sind zu dieser Diskussion. Und es war sehr interessant, sehr spannend, ist ja noch immer ein Thema und irgendwie auch passend zu der Matchcard, die wir haben. Im Moment sind es, glaube ich, 4 Matches, auch irgendwie passend zu dem Ganzen, was wir, glaube ich, auch schon angekratzt haben. Und ja, bin gespannt, was wir da von der Matchcard halten, ob wir da in einen Hype kommen, ob das irgendwie noch Sinn hat, dieser Pay-Per-View an sich, dieser Koffer. Und darauf freue ich mich. Und wir haben ja auch so ein paar Neuzugänge oder einen Neuzugang bei der WWE und ein paar Abgänge. Ja. Da waren die Meinungen ja sehr, sehr laut. Laut ist ein sehr schönes Stichwort. Wir wollen nicht ganz so laut, aber natürlich doch in hörbarer Lautstärke drüber sprechen. Und Chris hat schon angedeutet, sehr konkret, in welche Richtung die Eingangsnews dieses Mal gehen. Es geht um Personalien, wie Chris schon sagte, Leute gehen. Und natürlich sind die Fans da nicht so glücklich, wenn das, was man im Laufe der Zeit, gerade in letzter Zeit, doch ziemlich wieder lieb gewonnen hat, von Seiten vieler Fans zumindest, jetzt nicht mehr da bleibt. Und auch Chris und ich, zumindest was eine Person angeht, die hätte ich gerne noch ein bisschen länger bei WWE gehabt. die andere hat mich eigentlich auch nicht gestört, ehrlich gesagt. Wovon reden wir? Wir reden von R-Truth, dessen Vertrag nicht verlängert wird. Das Angebot, das man bei WWE gemacht hat, soll bei R-Truth jetzt nicht die größten Jubelschreie hervorgerufen haben, sodass er gesagt hat, nee, dann nehme ich mal das Vertragsangebot lieber nicht an. Und auch Kalito wird WWE wieder alsbald verlassen. Und ich finde, beide waren in einer Position, die jetzt gar nicht so schlimm war. Da haben wir deutlich, zumindest Chris und ich, deutlich, ja, ich finde, langweiligere, stalerige, also abgestandenere WWE-Superstars wahrgenommen. Also für uns war Kalito so ein bisschen der kleine Held im Judgment Day. Also der, der immer nur so die Sidekick-Rolle hat, aber dafür dann oder damit doch sehr, sehr dafür, dazu beiträgt, dass das Stable einigermaßen fresh bleibt oder nicht, sagen wir mal, übermäßig nervt. Also das sind so kleine Rollen, die sehr viel ausmachen. Und R-Truth macht seit Jahren eigentlich sein Ding und ist damit jetzt auch in den letzten Wochen wieder ziemlich overgekommen in Bezug auf den Counterpart von John Cena, den er ja dargestellt hat. Und Lou, sind das eben so ein paar, ja, ich will auch nicht sagen, das sind Highlights, das wäre wohl deutlich zu hoch gegriffen. Für viele Fans wird R-Truth aber sowas tatsächlich wohl schon sein, ein kleines Highlight. Aber sie sind immerhin Faktoren, die in den Shows jetzt nicht wirklich gestört haben. Wie ich schon sagte, da störten andere aus unserer Sicht deutlich mehr. Positiv, aus meiner Sicht zumindest positiv, in Bezug auf Neuzugang bei WWE in der Damen-Division. Mariah May wird kommen. Sie hat auch schon debütiert bei NXT. Und ich finde, da kommt richtig was Großes. Ich habe sie bei AEW jetzt nur ein paar Mal gesehen, muss ich gestehen, weil ich ja nicht so häufig AEW gucke. Ich habe auch leider immer noch nicht die beiden Dave Meltzer 5 bzw. 5,5 Sterne Matches vom letzten Pay-Per-View gesehen. Das will ich unbedingt noch nachholen. Aber ich fand Mariah May immer großartig mit der Kollegin Storm, die da ja auch zusammen erst gewirkt haben, dann auch Matches gegeneinander hatten. Also ich fand, Mariah May ist so jemand, den die Kamera, glaube ich, liebt und die auch zumindest was Präsenz angeht, durchaus bei WWE sehr gut reinpassen könnte. Das könnte so ein bisschen das Problem sein mit Tiffany, die auch diese Aura hat. Aber wenn sie bei WWE eben entdeckt wird, viel davon auch wieder nur aus der Sicht von Chris und mir eingebüßt hat. Keine Ahnung, wie es mit Mariah May wird. Ich finde die einfach großartig. Wrestlerisch müssten andere mehr dazu sagen, weil ich zu wenig von ihr gesehen habe. Aber ich meine, sie war jetzt ja nur auch nicht auf der kleinsten AEW Women's Division Flamme. Ich glaube, sie war sogar Champion. Also da kommt was, Chris. Also wie soll ich sagen, liebgewonnene Nebencharaktere gehen. Was würde ich sagen, bei Breaking Bad könnte man so Skinny Pete, glaube ich, könnte man so einen Charakter nehmen. Die gehen und es kommt ein potenzieller, ja, soll man Star sagen, aber da ein potenzieller Upper-Kader bei den Damen auf jeden Fall, die sowieso ja mittlerweile dabei sind, sich erstmal komplett neu aufzustellen. Aber ja, Chris, man muss jetzt auch keine Breaking News draus machen. Dafür ist es einfach zu sehr Business as usual. Aber ich glaube, erwähnen kann man es doch und vielleicht kann man es unter diese Überschrift packen, kleine Stars oder kleine Nebenrollen mit großen Auswirkungen? Ja, eine schöne Zusammenfassung grundsätzlich. Also wir haben ja oder wir pflegen, wenn es ausreichend News gibt, ja am Anfang des Podcasts über irgendwas zu sprechen, bevor wir auf Raw, SmackDown oder die Preview-Review kommen. Das war, glaube ich, das hat so noch gerade noch dazu gekratzt, dass wir sagen, wir nehmen es mit hinein. R-Truth, ja. Also der Aufschrei war groß bei Truth. Ja, zumindest in der Social Media Blase, in der ich mich befunden habe. Also da war wirklich viel Trauer und auch offenbar laut Gerüchten ein Unverständnis von den Superstars, also von den Kollegen. Der Mann, ich glaube, das ist 53, glaube ich, R-Truth, der älteste im Roster gewesene und der Vertrag ist quasi ausgelaufen oder wäre ausgelaufen, wird auslaufen und nachdem er jetzt nicht zum absoluten Star-Kontingent gehört, hat wahrscheinlich TKO gesagt, naja, die Zahlen müssen wir ein bisschen gerade biegen und das ist eine Option. Der Mann wird uns jetzt keine Tickets verkaufen oder sonstiges, auch wenn Merchandise-mäßig ja ganz gut funktioniert hat, was ich gelesen habe. Hat jetzt sein Abschlussmatch noch bekommen von John Cena, der das offenbar in seine Retirement-Tour mit hineinpacken wollte. Sehr antiklimatisch, aber auf jeden Fall jemand, der nicht gestört hat, da gebe ich dir recht. Comedy-Faktor hat man ja sehr gern auch im Wrestling und er konnte das. Bei mir ist der Aufschrei jetzt nicht so groß. Ein Mann, der sich sehr gut gehalten hat für sein Alter, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Kalito, wir haben ja gesagt, das Stable ist wichtig für diese Superstars, damit sie eben nicht die Papiere bekommen. In dem Fall haben wir offenbar nicht recht behalten, aber ist ja der gleiche Fall, dass der Vertrag ausläuft und einfach nicht verlängert wird. Und Kalito haben sie grundsätzlich echt nur für 20 Sekunden oder vielleicht für 2 Sekunden im Backstage-Segmenten hergenommen, aber die waren dann halt wirklich gut. Ja. Natürlich, vielleicht sind das auch sehr wohlwollende Phrasen, Sätze, Stichwörter, aber die Delivery war bei ihm wirklich on point. Da muss ich sagen, da hat er irgendwie so ein Comedy-Verständnis und hat das sehr gut rübergebracht und wird meiner Meinung nach den Judgment Day fehlen, hat für mich auch irgendwie gefehlt jetzt bei der vergangenen Ausgabe, die ich live gemacht habe. Und ja, Gerüchte besagen sollen nicht die letzten sein. Also ich glaube, dass man da wirklich jetzt so nochmal durchkehrt und offenbar geht auch der Vertrag von The Miz langsam dem Ende zu. Also das sind auch Gerüchte, dass der vielleicht sogar auf der Abschlussliste steht, was natürlich irre wäre für jemanden wie ihn, der ja eigentlich auch zum Inventar gehört, muss man so sagen. Mariah May, ja, grundsätzlich jemand, den ich auch bei AEW so mitverfolgt habe, AEW Women's Champion, die großartige Fehde mit Toni Storm mit einem großartigen Ende. Das Standbild habe ich nochmal gesehen, passend eigentlich sehr gut und was auch, glaube ich, hervorgekommen ist, sie wohl langjähriger WWE-Fan und das war wohl immer das Ziel, der Traum und den hat sie sich jetzt verwirklicht. Ich glaube, hier ist auch der Vertrag ausgelaufen, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Und WWE hat da offenbar sofort reagiert und ist natürlich ein toller Neuzugang. Also ich bin auch ein Fan. Aber ich frage mich halt, okay, wohin? Jetzt mit so viel Star-Potenzial. Also die Frauen-Division bei WWE, die explodiert fast vor Qualität. Und jetzt haben wir mit Stephanie McCurr, Julia, Roxanne Perez im Main-Roster schon mal ordentlich dazu bekommen. Natürlich, bei NXT hat das gut Platz. Shawn Michaels bookt das Ganze auch wirklich anständig tatsächlich. Also die Frauen-Division funktioniert bei ihm wirklich herausragend. Wird sich halt jetzt gut langfristig zeigen, was man mit ihr macht. Du hast schon richtig zusammengefasst. Ich glaube, sie ist grundsätzlich so die Personifizierung von dem, was man bei WWE gesucht hat. Ich denke, Vince hätte sie halt sofort gepusht. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass bei Triple H man sie sehr weit nach oben pusht. Natürlich die Frage, die man sich stellt, ohne dass das jetzt irgendwie blöd klingt, aber man hat ja mit Tiffany, mit Charlotte so ähnliche Stars, ja, die man ganz gut gepusht hat. Eine natürlich ganz, ganz jung und frisch, die andere ist hat schon sehr viel erlebt, jetzt eher so semi-oft in den Shows und mit Mariah May jemand, der definitiv das Potenzial hat, in dieser Card-Region zu sein. Bleibt jetzt nur die Frage, ob das ein Kurzstint wird bei NXT, bei den Damen, die ich schon genannt habe, oder ob sie vielleicht die Division ein bisschen länger anführt. Das hatten wir jetzt, glaube ich, auch schon, obwohl Roxanne hat es schon sehr lange angeführt. Also ob es eine Roxanne Perez-Regentschaft wird oder eher eine Stephanie Vaquer-Regentschaft von 1-2 Monaten, einfach um Fuß zu fassen. Aber ich denke, da hat man auf jeden Fall einen Coup gelandet und sie wird definitiv die Shows bereichern. Ja, du hast einen Aspekt angesprochen, den ich da nochmal aufgreifen wollen würde. Nämlich, eigentlich hat WWE ja diverse Workerinnen, die so ähnlich agieren, wie das Mariah May macht. Du hast gesagt, Tiffany, die hatte ich auch kurz am Wickel, und Lotte. Ich finde, die beiden kann man in diesem Zusammenhang bringen. Weiß aber nicht, ob bei, das wird man abwarten müssen, sowieso klappt. Ich weiß aber nicht, ob Mariah May, ich weiß auch nicht, wie ich es beschreiben soll, deswegen kann ich nicht genau sagen, ich habe schon Probleme, diese Frage aufzuwerfen. Ich versuch's mal. Ich bin mir nicht sicher, ob Mariah May vielleicht, obwohl sie ja doch jetzt bei WWE komplett neu ist erstmal. Und ich möchte mal ganz kurz schauen, wie alt sie ist. Okay, ist auch relativ jung, 26. Das ist ja nun kein Alter. Aber ich weiß eben nicht, ob sie, trotz dessen sie neu bei WWE ist, trotz dessen sie immer noch ziemlich jung ist, ob sie da nicht vielleicht mehr als Tiffany so eine Art WWE-Routine hat. Also es klingt völlig widersprüchlich. Ich bin mir dessen im Klaren. Wenn ich sage, sie ist ganz neu, wie soll sie so eine WWE-Routine haben? Das macht ja gar keinen Sinn. Aber ich meine, deswegen ist dieses WWE-Routine-Wort vielleicht auch falsch, aber ich meine sowas wie so eine Art Selbstverständlichkeit, so ein WWE-Faktor, dass das einfach irgendwie da hinhaut. Bei Tiffany, da haute es hin, solange sie eben unterm Radar war und sich selbst entfalten konnte und unter den Fittichen von Shawn Michaels dabei NXT sich entwickeln konnte. Und jetzt musste sich erstmal im Main Roster ja wieder neu finden, auf relativ hohem Niveau, sehr, sehr hohem Niveau. Aber irgendwie sind Chris und ich ja nicht so davon überzeugt, dass sie jetzt schon so sicher ist in dem, was sie macht und dass man überhaupt gar nicht genau weiß, wo es mit ihr wirklich hingehen soll. Ich weiß nicht, ob Mariah Mayer vielleicht so eine Art Grundselbstverständlichkeit, ich weiß nicht, ob es das Wort vielleicht beschreibt, mitbringt, weil ich finde, die war bei AEW so unglaublich sicher, fand ich, so unglaublich gut. Die hat so mit Toni Storm so unglaublich super harmoniert, fand ich, was das Micwork angeht, über weiteste Strecken. Und deswegen glaube ich, bin sehr gespannt, ne? Also was ich jetzt sage, da muss ich mich auch selber schon wieder relativieren. Aber ich weiß nicht, ich hoffe, ich will nicht sagen, ich glaube, aber ich hoffe, dass Mariah May vielleicht deswegen auch im Main-Roster mit einer größeren Selbstverständlichkeit agiert und performt und den Laden da irgendwie sofort in die Hand nimmt. Aber ich weiß, A, erwarte ich da jetzt bestimmt zu viel und B, muss man ja sagen, also das Main-Roster hat noch jeden klein gekriegt. Also muss man allein schon deswegen relativieren. Aber ich weiß nicht, Chris, konntest du im Ansatz nachvollziehen, was ich meinte? Nicht, dass ich jetzt hier irgendwie vollkommen traurig da zurückbleibe, weil ich irgendwas erzähle und keiner versteht. Nee, ich glaube, ich meine zu verstehen, wo der Wind herkommt. Also bei mir ist so zwei Sachen, die mir in den Kopf schießen bei Mariah May. Das erste ist, sie wirkt so, als wäre sie jetzt schon so 5 Jahre im WWE Performance Center gewesen. Irgendwie genau. Hat sie für mich, sie hat für mich irgendwie wirklich etwas WWE-lastiges. Den Finger drauf zeigen kann ich nicht mal so. Aber sie, ich habe ja gesagt, sie ist irgendwie so die Personifizierung von einem WWE-Superstar, so, weiß nicht, zwischen 2009 und 15, 16. Ich glaube, dass sowas wie sie hat man lange gesucht. Ich bilde mir auch ein, dass sie Tryouts hatte und es einfach nicht funktioniert hat. Bitte, ja. Das andere, wo ich halt ein bisschen so noch Sorgen, Falten habe, vielleicht ist das auch ein bisschen ein ganz kleiner Zwinker, Augenzwinker in Richtung Diskussion, die wir letzte Woche hatten. Ich bin mir nicht sicher, ob Triple H im Moment so so zurechtkommt mit diesem unglaublichen Roster, das er zur Verfügung hat bei Raw und SmackDown. Also ich sehe im Moment nicht wirklich die Logik hinter diesen ganzen Main-Roster-Berufungen, weil NXT, ich glaube, da sind wir uns einig, ist nicht mehr dieses, oder es ist nicht mehr NXT 2.0, es ist einfach auch nicht mehr so eine Farmliga, es ist einfach fast so ein dritte Show, die mithalten kann. Also für manche ist das ja wirklich auch ausreichend, manche hätten auch nie ins Main-Roster kommen sollen. Also Adam Cole, glaube ich, ist so ein Beispiel gewesen. Nur ein paar Auftritte im Main-Roster und dann ging es eh schon rüber. Und wo ich mich frage, ist, wo man halt Platz finden kann für sie. Also so sehr sie irgendwie WWE-lastig ist und gefühlt, glaube ich, viele würden sie auch so bauen, mit der Ausstrahlung, Charisma, Aussehen, wie sie sich gibt, wie sie redet. Im Ring ist das für mich auch eher etwas, was ich Experten überlassen müsste. Ist halt für mich die Frage, ob er das hinbekommt. Shawn Michaels bekommt es irgendwie hin. Also das Booking der Damen bei NXT ist für mich wirklich sehr, sehr gut. Im Main-Roster, puh, muss ich sagen, bin ich tatsächlich eher enttäuscht. Also das scheint für mich, oder scheint nicht, wir werden eh drüber reden, jetzt zwangsläufig bei Money in the Bank, es funktioniert für mich nicht. Das Interessante ist tatsächlich aber, dass er sich gefühlt für einen Bereich immer mehr Zeit nimmt und es dann gefühlt auch besser ist. Also wir haben ja auch darüber gesprochen, okay, die Tag Team Division, die hat er jetzt irgendwie vergessen. Vielleicht erinnert er sich dran, wenn er mit der Bloodline-Story durch ist, boom, mit dem Finger geschnipst und bei SmackDown läuft die ja ganz gut an mittlerweile. Perfekt nicht, aber irgendwo sehr, sehr interessant. Und bei den Frauen fand ich das, empfinde ich das so ähnlich. Aber jetzt gefühlt, glaube ich, könnte es so ein Fall sein, dass er ein bisschen überfordert ist. Und dann habe ich so einfach die Angst, dass man sich denkt, naja, okay, die sind alle gut genug, schmeiß sie rein, ich werde schon Platz für sie finden in 6 Stunden Shows. Und dann ist es für uns Fans leider einfach ein bisschen, ja, die ist aber sehr, sehr austauschbar dann. Und das Einstellungsmerkmal ist dann super, super schwierig. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie man sie quasi jetzt aufnimmt. Denn am Ende des Tages ist sie von allen, über die wir gesprochen haben, ja genau das, was man sich da wünscht. So ein richtiger WWE-Player, eine, die da auch hin wollte und eine, die wahrscheinlich auch alle Hebel instand gesetzt hat, eben auch mit dem, wie sie sich gibt, um diesen Wechsel möglich zu machen. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, ob es hier einen erkennenswerten Unterschied im Booking geben wird. Ich persönlich bezweifle es und das macht mich wiederum etwas traurig. Ja, ich bezweifle mit. Also du hast einen Aspekt gesagt, den ich noch aufgreifen möchte. Aber erstmal hast du vollkommen recht gehabt. Mariah May, ich wusste gar nicht, das ist ja eine Engländerin, hatte ich gar nicht auf dem Schirm eben, hatte ein Tryout bei NXT UK und zwar 2019 im Juni. Das heißt, da war sie mal gerade 20 Jahre alt. Und ich bin überrascht, dass man sie da nicht genommen hat. Also keine Ahnung, was da los war damals. Ich weiß auch nicht, wie sie sich jetzt entwickelt hat in den 6 Jahren, die dazwischen liegen. Aber da hat sie ja, also gut, ich weiß nicht, wie sie vorher war, aber sie hat einen Megasprung jetzt ja gemacht durch ihre AIW-Geschichte. Also schauen wir mal. Fürs Main-Roster oder generell für WWE würde ich sagen, hat sie Gardemaße. Also 1,73 bei 62 Kilo mit ihrer Optik, die sie da mitbringt. Das ist, wie du sagtest, hätte sich Vince in den 2008 bis 2016er Jahren die Finger nachgeleckt. Und mal gucken, was jetzt passiert. Den Faktor, den ich angreifen wollte oder aufgreifen wollte, du hast, finde ich, völlig zu Recht den Vergleich zu NXT und Shawn Michaels gebracht. Und das ist wirklich heftig, wie da die Uhren unterschiedlich ticken in beiden Brands. Das war früher so, als Hunter NXT übernommen hat. Und dann quasi unterm Radar konnte man sich wirklich auf das konzentrieren, was man für richtig hält und wie man die Stärken der Workerinnen und Worker entsprechend am besten ausspielt. Aber sobald du im Main-Roster bist, musst du als Booker, glaube ich, noch so viele andere Sachen berücksichtigen und auch dann vom Management an und hier, wir müssen da, die Kamera muss so stehen und wir müssen Leute haben, die Kamera auch liebt und dann ist Wrestling auch nicht mehr das Allerwichtigste. Also es ist ja auch interessant, dass Leute wie Baron Corbin oder Elias im Main-Roster erfolgreicher waren als bei NXT und Leute, die bei NXT riesengroß waren, haben im Main-Roster dann teilweise keinen Fuß auf den Boden bekommen. Also das ist eine ganz andere Welt und deswegen hast du schon vollkommen recht, wer bei Shawn Michaels sich entfalten kann und wenn man sich jetzt NXT mal anguckt in den letzten Monaten, da entfaltet sich ja gefühlt jeder im Moment, das ist ja das heißeste WWE-Produkt wieder und wenn man die Fans fragt und im Main-Roster, da weht der Wind anders und ja, muss man mal sehen, wie dann eben Mariah May sich da akklimatisiert, besser, ob sie eine Chance bekommt. Es ist ja häufig so, dass man kaum eine wirkliche Chance bekommt, weil selbst wenn du alles richtig machst, gefällt es vielleicht irgendjemandem wieder nicht. Und man sagt ja, die Kamera liebt sie aber nicht so, wie es eigentlich hätte sein müssen und deswegen tschüss. Naja, schauen wir mal. Wir sind auf jeden Fall bei Mariah May deutlich positiverer Dinge als negativerer Dinge und gucken, was passiert. Ich überlege, Chris, hatten wir noch was? Wir hatten R-Truth, wir hatten Carlito, wir hatten Mariah May. Hatten wir noch irgendwas als News? Glaub nicht. Ich glaube, das war's. Glaub auch. Ich glaube, wir wollten dann tatsächlich zu Money in the Bank rüber hüpfen. Und das machen wir auch. Wir hüpfen rüber zu Money in the Bank und haben ja gesagt, wir müssen jetzt nicht nur auf den Pay-Per-View gucken, sondern wollen auch so ein bisschen Bezug nehmen auf das, was wir letzte Woche besprochen haben. Sprich, wie ordnen sich die neuen Weeklies, also SmackDown und Raw, im Vergleich zu dem ein, was wir letzte Woche im Podcast gesagt haben. Und ich kann jetzt erstmal nur für mich sprechen. Chris kommt ja auf jeden Fall gleich zu Wort. Für mich reiht sich nahtlos ein, muss ich sagen, über weite Strecken zumindest. Gibt wie immer so ein paar Sachen, über die man sprechen kann, aber das wirkt für mich booking-technisch so wie aus Hunter TKOs Construction Booking Set. Das ist alles ja erwartbar mit ein paar kleinen ja Mini-Upsets will ich gar nicht sagen, aber Mini-Diskussionspotenzial-Geschichten, aber alles in allem doch ziemlich Standard. Ja, also man buckt es so hin. Und ich habe auch das gesagt und ich sage es wieder. Das hat Hunter damals bei NXT teilweise aber auch so gemacht. Also ich wiederhole mich da, weiß ich, aber ich muss das hier machen oder ich möchte es hier nochmal machen. Weil man immer sagt, ja, Hunter bei NXT war total toll und im Main Roster, da ist er jetzt aber total doof, weil das gesichtslose Management ihm in die Parade fährt oder weil er sowieso noch nie wirklich gut war. Also je nachdem, wen man fragt, bekommt man da auch verschiedene Antworten. Ich sage das alle paar Wochen bis Monate immer wieder mal, dass Hunter bei NXT auch relativ unspektakulär teilweise die Weeklies gebookt hat und dann bei den Pay-Per-Views oder bei den Takeover-Special-Events dann richtig abgeräumt hat. Und insofern ist sich, und ich bleib dabei, Hunter, was das angeht, ein Stück weit sogar treu geblieben. Und bei allem, was bei WWE gut oder eben nicht gut ist, aus Chris und meiner Sicht derzeit eben vieles nicht so gut, muss man eben da auch sagen, dass Hunter in diesem Bereich, finde ich, nicht so weit weg ist von dem, wer bei NXT teilweise gebookt hat. Nämlich konsequent, aber auch nicht immer spektakulär. Das kann man ihm, finde ich, immer noch nicht vorwerfen, dass er irgendwie inkonsequent bookt. Klar, macht nicht immer alles Sinn oder passt nicht zu 100%. Da will ich gar nicht streiten. Aber ich finde, über weite Strecken gilt das, was Chris mal so schön als er vergisst eben nichts bezeichnet hat. Klar, man vergisst immer ein bisschen was. Hunter ist ja nur auch über 50, da vergisst man auch mal ein bisschen mehr vielleicht. Aber im Großen und Ganzen hat er so im Hinterkopf, was gelaufen ist. Und das, finde ich, sieht man hier auch. Und wir werden jetzt bei der Matchcard von Money in the Bank dementsprechend auch Bezug, wie gesagt, auf die Weeklies nehmen. Pardon. Und ja, womit fangen wir denn mal an? Ich glaube, wir können mit dem Match anfangen, mit dem ich am wenigsten Stimmung assoziiere. Und wenn ich das gerade sage, weiß ich gar nicht, welches ich von den beiden nehmen soll. Finde sie nämlich beide ziemlich unspektakulär. Das Tag-Team-Match ist für mich Katastrophe. Ja, nehmen wir das. Oh, na gut, dann haben wir aber unser Pulver gleich verschossen, weil über das Match wollte ich tatsächlich eine ganze Menge sagen, aber machen wir es doch mal. Ist natürlich jetzt schade für Lyra und Becky, die dann wieder so ein bisschen unter ferner Liefen hier wegkommen, aber seien wir mal ehrlich, viel mehr ist es bei den Weeklies auch nicht. Also warum sollen wir denn dann hier jetzt so einen künstlichen Spannungsbogen aufbauen, wo wir keinen sehen? Ja, Chris, du hast gesagt, Tag Team Match ist eine Katastrophe. Da kann ich dann auch gar nicht anders, als das Match dir gleich mal rüberzuschieben. Denn wenn der Chris sich so emotional zu Wort meldet, wir wissen ja, Chris ist ja ein charmanter, ruhiger Zeitgenosse, aber wenn er quasi sowas sagt, dann wissen wir, oh, es muss wohl in ihm brodeln und dann muss er jetzt auch unbedingt das erste Wort hier bekommen. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Becky und Lyra, glaube ich, haben eh schon ihr Fett abbekommen in der Vorwoche. Ja, also das Tag-Team-Match, Cody Rhodes und Jey Uso tun sich zusammen gegen John Cena, WWE-Champion John Cena und Logan Paul. Eine Fehde, die bei Saturday Night's Main Event gestartet wurde. Cena wollte eingreifen zugunsten von Logan Paul, hat nicht funktioniert. Cody kam als Held zurück und jetzt stehen sie sich gegenüber. Grundsätzlich, ja, kein großer Aufbau. Es gab ein Promo-Duell, was ja für mich sehr unspektakulär war. Auf jeden Fall so für die Abschiedstour ein Match, das ziemlich zum Wegwerfen ist. Ich glaube, Cena hat sich wahrscheinlich so gedacht, okay, in meiner Abschiedstour will ich bei jedem Pay-Per-View dabei sein und vielleicht überfordert das Triple H, aber ich weiß nicht. Ich persönlich glaube schon, dass es einfacher gehen könnte, denn die Fans, da nehme ich mich mit hinein. Ich habe so das Gefühl, wir sind leicht zu befriedigen, denn über was sprechen die Leute, seitdem es passiert ist, 2011, Cena gegen CM Punk. Klar, die Fehde damals war eine der großartigsten, eine der besten mit Real-Life-Dingen, die einfach das natürlich super interessant und spannend gemacht haben. Ja, Pipebomb und Prime Cena und Chicago. Übrigens natürlich nette in Klammer gesetzt, die Crowd damals so unerzogen, wie sie die Show gecaptured haben. Ja, und das war natürlich irgendwie so, wo wir gesagt haben, naja, okay, Abschiedstour, die beiden müssen nochmal bei Money in the Bank aufeinandertreffen. Jetzt will ich kein heulendes Kind sein und sagen, nur weil es das Match nicht gibt, akzeptiere ich kein anderes. Nee, so ist es nicht. Für mich ist es irgendwo einfach alles langweilig. Da ist kein Pep in diesem Tag-Team-Match. Wir haben so tolle Tag-Team-Matches mit Pep gehabt, also nicht mit Guardiola, sondern Pep. Und mit Roman Reigns Beteiligung natürlich, die Bloodline, natürlich eine sehr dankenswerte, wohlwollende Story, aber man hat sie uns gegeben und das waren natürlich so tolle Tag-Team-Matches, die eben auch eine tolle Fädenunterstützung hatten. Das Problem, was wir hier haben, ist so, die kommen halt alle auch zu einem schlechten Zeitpunkt, zumindest für mich. Ich möchte nicht für dich sprechen, ich habe so das Gefühl, dass wir hier ähnlicher Meinung sein werden, aber wenn ich die Protagonisten durchgehe, Cody Rhodes, ich muss sagen, so sehr mir irgendwo auch leid getan hat bei Mania, weil das einfach unwürdig war und blöd, so wenig hat er mir gefehlt jetzt. Das habe ich gemerkt. Ich habe immer geglaubt, okay, es ist aus Trotz, dass ich es nicht irgendwie will. Aber ich habe gemerkt, die Shows fallen oder stehen mit ihm meiner Meinung nach überhaupt nicht. Die Zahlen, die Ticketverkäufe, Merchandise, das hat alles Triple H in seiner Schublade. Da kann ich nichts dagegen sagen. Aber ich bin dann. Dann mit ihm bis zum geht nicht mehr. Das Einzige, was mich interessieren würde, wäre tatsächlich ein Heel-Turn, der länger als ein Jahr dauert wie bei Cena. Jey Uso, ich glaube, da müssen wir gar nichts dazu sagen. Für mich eine absolut Regentschaft, die einfach auch dementsprechend als tot gebuckt wird, weil, glaube ich, auch alle Backstage sich denken, Mann, alleine kommt der Typ nicht klar, stellen wir ihn irgendwie zu Cody, irgendwie zu John Cena, irgendwie zu allen anderen Fäden, nur nicht in eine Einzelfäde, wo er allein unter sich sein muss. Und allein die Tatsache, dass er seinen Titel hier nicht verteidigt, beim Montag bei Raw gegen Gunther antritt, das stinkt nach Titelwechsel, was unbedingt sein muss. Also ich habe damals gesagt bei Mania, was gib ihm halt den Titel, ja. Gib ihm den Titel, ich will es mir anschauen. Ich will wissen, ob ich einfach ob ich einfach nicht mehr in diesem Produkt drin sein will oder kann oder es einfach nicht verstehe. Für mich, ich bin mir sicher, bis auf das Gesänge, was aber irgendwie für mich einfach so Fans sind, die sagen, ja, okay, das Theme gefällt mir, ist ganz witzig, ähnlich wie bei Cody, ähnlich wie bei Kevin Owens, Randy Orton, mach mal da mit. Und das hat ihn dann wahrscheinlich overgebracht und vielleicht auch diese neue Show, die auf Netflix kommt, das Unreal, wo man einen Ausschnitt gesehen hat von Triple H, der zu Jay sagt, ich schieß dich zu den Himmel booking-mäßig. Fair enough, was auch immer der Grund ist, aber das hier, wenn man die beiden in ein Tag-Team noch steckt, da ist gar nichts drin. Cenas Abschiedsregentschaftstour, wir haben schon letzte Woche drüber gesprochen, ist okay. Für mich hat es ordentlich an Salz verloren in den letzten Wochen. A, er war nicht da. B, seine letzte Fehde war gegen R-Truth. Tut mir leid, Leute, für alle R-Truth-Fans, aber das gehört da nicht hin. Und jetzt geht's halt wieder zurück gegen Cody. Also super unentspannt, ich möchte nicht sagen langweilig, aber sehr einfallslos und ja, für das, was übrig geblieben ist bei Cena, der Hype war auch in der Sache größer, er macht es noch immer so okay, aber dann nimmst du Logan Paul und stellst ihn daneben. Ich glaube, man hat sich da ein bisschen auch was anderes vorgestellt. Ich glaube, es ist einfach so ein Fall von niemanden interessiert's, weil man einfach hier gesagt hat, wenn du eh hier schon keinen Aufbau machst, dann nimm einfach CM Punk und schieb ihn da zu Cena, gib ihnen 3 Wochen Promo-Duelle, die absurd gut werden, und wir werden dann einfach in Nostalgie baden und auch darüber hinwegsehen, wenn beide einfach ein Stück älter geworden sind, was sie auch sind. Wobei, ich erinnere an Elimination Chamber, diese Sequenz zwischen den beiden war wirklich cool, hat mir persönlich unglaublich viel Spaß gemacht. Deswegen ist das für mich ein totes Match, dass toter es tot nicht sein kann. Und das enttäuscht mich und nervt mich. Und deswegen habe ich es noch charmant, finde ich, als Katastrophe betitelt und nicht als Schlimmeres. Denn für mich ist es sogar noch schlimmer. Es gehört nicht auf die Card. Und alle vier Protagonisten sind bei mir, ich nehme Cena mal raus ein bisschen, aber die anderen drei sind für mich tot gespielt, wie man ein Spiel tot spielen kann. Also ich erinnere mich, als ich mal so in GTA 4 drin war, ich habe das Spiel auf Platin durchgespielt und dann war es wirklich tot gespielt. So sehe ich diese drei Protagonisten im Moment und deswegen fühle ich hier so unglaublich wenig und das Match, auf das freue ich mich überhaupt nicht. Ja, du hast ja gesagt, wir könnten hier ziemlich ähnlich ticken. Überraschung, wir tun es. Es ist auch, glaube ich, keine wirkliche Überraschung. Also über den Cena Run haben wir viel gesprochen. Ich würde ein bisschen über Cody reden. Also nicht, dass wir über den nicht auch schon zu viel gesprochen hätten, aber wir müssen es jetzt tun, weil er jetzt ja eben sein Comeback wieder vor kurzem erst gegeben hat. Und also es scheint ja bei den Fans immer noch zu funktionieren mit Cody. Zumindest wenn man die Reaktion in der Halle sieht. Weiß jetzt auch, wie gesagt, immer noch nicht, was da echt ist und was reingespielt. Das will ich jetzt auch nicht weiter vertiefen, aber ich wollte es trotzdem kurz mal ansprechen. Das lasse ich auch nicht sein, weil ich es eben nicht genau weiß. Aber wenn man sich die Promo von Cody bei SmackDown anguckt, oder ich kann ja nur für mich sprechen, als ich sie mir angeguckt habe, ich habe mich wirklich an den Kopf gefasst. Was das für ein aalglattes, belangloses Babyface-Booking ist. Also eigentlich müsste man überlegen, ob SmackDown die Show ist, die bei Netflix läuft, weil das ja so Family-Product-mäßig rüberkommt. Cody ist im Ring und sagt, es war alles nicht so einfach. Ich musste mit einem guten Freund sprechen und habe ihn gefragt, ob ich ein guter Champion war. Ich dachte, meine Fresse. Also, du kannst die Promo jetzt schon wegschmeißen. Alter, wenn, ich will jetzt nicht sagen, früher und so weiter, hör auf. Aber wenn ich ein Badass-Champion bin, dann frag ich doch nicht, ob ich ein guter Champion bin. Da steht doch außer Frage, dass ich mich so gut finde und so von mir überzeugt bin, dass ich die Frage gar nicht stelle. Stellt euch mal Ric Flair vor oder Hulk Hogan. Ja gut, Hulk Hogan kann man alles zutrauen. Ja, aber stellt euch mal Ric Flair vor oder den Macho Man in seiner Prime, falls ihr ihn noch kennt, oder Dwayne Johnson, die dann sagen, Mensch, war ich ein guter Champion? Ich bin mir da gerade nicht so sicher. Kannst du mir helfen? Kannst du mir vielleicht auch sagen, dass ich gut war? Denn sonst bin ich wirklich traurig. So, Alter, wo sind wir denn hier? Und das ist eben so typisch für Cody. Ich weiß nicht, wie gesagt, ob die Fanreaktionen legit sind oder nicht. Wenn sie legit sind, verstehe ich es immer noch nicht, wie ich seit 2,5 Jahren nicht verstehe. Nee. Seit 3,5 Jahren. Oh mein Gott. Seit 3,5 Jahren verstehe ich, na gut, seit guten 3 Jahren, wollen nicht übertreiben, verstehe ich diese Fanreaktion nicht. Aber das ist eben Cody. So, das ist das eine. Der Cody-Faktor, der eben so ist, wie er ist. Man kann WWE da vielleicht nicht mal einen Vorwurf machen, weil Cody ja over ist. Und wenn Cody over ist, dann musst du mit Cody auch gehen, so wie er overgekommen und geblieben ist. Sprich, Cody als Schlaftablette, so wie Chris und ich sie sehen. Aber Chris, da müssen wir auch ehrlich sein, beim Wrestling gilt, was over ist, ist over. Und was schwimmt, das schwimmt. Und dann musst du da auch mitgehen. Da haben wir jetzt, glaube ich, wenig Argumentationsspielraum, was das angeht. Aber das macht's ja nicht besser. Denn du verwurstest jetzt einen belanglosen Cody mit einem unter den Erwartungen bleibenden John Cena Abschiedsrun, mit einem langweiligen Jey Uso und mit einem eigentlich fast genauso langweiligen Logan Paul. Auch was Fanreaktion angeht, ist das nicht doll. Das heißt, wir haben hier eigentlich vier Leute, hoffentlich nicht im Main Event, bitte nicht, aber in einer hohen Card-Position, alle vier sind ja auch hoch in der Card, mit einem Match, bei dem es einmal mehr um die goldene Ananas geht. Und ich glaube auch nicht, dass anders als bei WrestleMania, wo wir bei Nacht 1 dann doch noch das Gefühl hatten, okay, das mit den Protagonisten da, das könnte dann, obwohl es da auch nur um die goldene Ananas ging, das könnte schon funktionieren. Und es hat ja auch funktioniert, dank Heyman, dank Storytelling, dank starkem Matchaufbau. Aber hier sehe ich gar nichts. Es kann natürlich sein, dass da irgendein Swerve kommt. Vielleicht kommt Dwayne Johnson oder sowas. Aber auch da habe ich mittlerweile echte Probleme. Und ich grüße jetzt schon mal ein User, nämlich GenGen23. Besagte Person hat ein Video bei YouTube verlinkt in der Kommentarsektion, wo es so ein bisschen, ich habe es mir auch angeguckt, wo es darum ging, dass TKO für WWE so ein bisschen das Problem sein könnte, weil sie den Geist des Wrestlings töten zugunsten von wir wollen nur Geld verdienen. Das Video, ich sag's deutlich, man muss es mit Vorsicht genießen, weil es mir einfach zu sehr pro Vince und pro Hunter ist. Da wird Vince so dargestellt wie, ja, er hat seine negativen Seiten und ja, er wollte auch immer Geld verdienen und ja, menschlich und so weiter, aber der Ring war ihm immer heilig. Und Wrestling war ihm auch immer heilig. Das ist einfach nicht wahr. Also zumindest sehe ich das so, dass das nicht wahr ist. Vince war auch jemand, der mit allem, wo man Geld gemacht haben konnte, hätte er es auch gemacht. Und deswegen glaube ich auch, dass Vince irgendwann von selbst auf die Idee gekommen wäre, in den Ring Werbung zu kleben. Allerdings muss ich auch dazu sagen, das ist nur ein Gefühl. Ich weiß nicht, ob Vince sich irgendwann mal gegenteilig geäußert hat, so, nein, ich bin immer der Auffassung, dass niemals der Ring zugeklebt werden darf oder so, keine Ahnung. Aber ist auch nicht der Punkt. Ich glaube nur, dass dieses Video, das kann man sich gerne angucken, ich habe es ja auch gemacht, aber es ist mir zu sehr pro Vince und zu sehr pro Hunter. Also auch Hunter wird da als Opfer der geldgeilen TKO-Managers dargestellt. Und ich glaube, so krass ist es dann, glaube ich, auch nicht. Aber wir wissen es nicht genau. Was aber in dem Video, und das finde ich wirklich gut, jenseits der ganzen TKO-Schwarzmalerei, die ganz bestimmt auch, da ist vieles dran in dem Video. Aber was ich sehr gut finde, ist das, was man da über Dwayne Johnson sagt. Wir haben es hier ein paar Mal angesprochen, aber ich finde, als ich das Video gesehen habe, habe ich es mal wirklich in your face reingeknallt bekommen. Eigentlich ist Dwayne Johnson der Grund dafür, wir haben es glaube ich auch sogar schon mal angedeutet, dass das Codys Titelrun der letzte Dreck war und ehrlich gesagt John Cenas Heel Turn auch der letzte Dreck ist im Vergleich zu dem, was er hätte sein können. Chris sagt völlig zu Recht, Cena macht es immer noch ganz gut. Da bleibe ich auch bei. Cena macht es immer noch ganz gut. Aber was Dwayne Johnson da als Board of Director von TKO da immer raushaut, er hat Codys Titelrun vergiftet, dadurch, dass er bei Raw After Mania letztes Jahr kam und sagte, hey, wir haben noch eine Rechnung offen und alle wussten, okay, egal was kommt, es kann nur um Dwayne Johnson gehen und alles, was kommt, wird vorher Zwischenspiel sein, interessiert keinen. Und genauso war es auch. Und Dwayne Johnson war auch der Faktor, der John Cena's Heel-Turn inszeniert und damit auch ein Stück weit vergiftet hat. Pardon. Das heißt, selbst wenn Dwayne Johnson bei Money in the Bank wiederkommen sollte, Klammer auf, vergesst es, Klammer zu, ist es wieder nur so, dass alle da die Pausenclowns sind, bis ihre Hoheit belieben, mal wieder aufzutauchen. Und das ist also bei mir mittlerweile wirklich der Faktor, wo ich sage, ich bin damit auch jetzt durch. Ich brauche Dwayne Johnson nicht. Ich fand ihn, also das habe ich auch immer gesagt, ich fand ihn immer doof, werde ich auch immer finden. Das ändert nichts daran, dass der einfach am Mike großartig ist. Das will ich auch nicht wegnehmen. Es ändert auch nichts daran, dass er WrestleMania vor einem Jahr ganz, ganz groß gemacht hat. Aber auch da war die Ausgangssituation ja die, dass er den Main Event für sich haben wollte. Profilneurose hin oder her. Auf jeden Fall, weil er glaubte, es wäre best for business, wenn er mit Roman bei Mania im Main Event steht. Und dann hat er nachher dann gesagt, okay, ich mach's dann doch lieber nicht, weil ich bin so großartig, ich erkenne die Zeichen der Zeit. Und dann hat er dann Cody gnädig den Main Event gegeben. So, was ich damit jetzt sagen wollte, mit diesem ganzen viel Gerede gerade, dass wir jetzt so ein bisschen das Ergebnis dessen haben, was Dwayne Johnson in den letzten Monaten, also im ganzen letzten Jahr angerichtet hat. Denn es interessiert wirklich niemanden. Also bookingmäßig, das ist doch nichts. Das ist jetzt ein netter Knallbonbon für Leute, die, sag ich mal, ich muss es vorsichtig mich formulieren, die positiv genug gestimmt sind, alles gut zu finden, was man denen auch nur halbwegs als spektakulär verkauft. Klammer auf, wenn man sich so ein bisschen die deutsche Medienlandschaft anguckt, die spielen da ja auch mit. Also es gibt da so ein Medium mit vier großen Buchstaben. Alter, die pushen WWE ja auch richtig doll auf dem Niveau, wie man das eben von diesem Medium erwarten darf. Und das ist ja wirklich so, oh, Riesenskandal, das und das ist passiert. Und was ist passiert? Keine Ahnung, Cody Rhodes wurde hinterrücks attackiert. Ja, das ist Standardschrott. Aber wenn du es entsprechend so verkaufst und die Leute dumm genug sind, das mitzumachen, dann kannst du letzten Endes auch Cody Rhodes gegen eine Puppe antreten lassen und dann auch da irgendwie was halbwegs Spektakuläres draus den Leuten erzählen und sie werden auch das kaufen. By the way, blöder Vergleich, denn solche Puppenmatches sind hohe Kunst. Guck mal in Japan, wie geil sowas gemacht werden kann. Das würde ich bei Cody gerne mal sehen übrigens, aber egal. Also, was will ich damit sagen? Das, was Chris eben auf das Match bezogen gesagt hat, habe ich versucht, leider wieder viel zu ausführlich, durch die Umstände nochmal zu ergänzen, nämlich, dass die Paarung als solche uninteressant ist und ich habe versucht anzudeuten, warum sie aus Chris und meiner Sicht uninteressant ist. Ich glaube, mit einem anderen Booking hätte man vielleicht sogar diese Paarung interessant bekommen können, wobei, na, schwierig, Jey Uso ist so eine Sache. Aber deswegen bin ich vollkommen bei Chris, das ist wirklich, ja, eine Katastrophe. Katastrophe ist immer so ein es ist einfach belangloser Mist. So würde ich es versuchen, auf den Punkt zu bringen. Und ja, sorry Chris, ich habe jetzt wieder viel zu viel geredet. Ich weiß nicht, vielleicht sind dir noch ein, zwei Sachen da eingefallen, während ich Mist geredet habe. Das ist immer ganz gut, wenn jemand Mist redet, hat der andere Zeit nachzudenken. Deswegen gebe ich nochmal kurz den Ball zu dir. Ah, nee, ich habe da sehr interessiert gelauscht. Ich kann da wirklich nur sagen, dass so sehr ich mit Cody durch war, bin, er wurde auch betrogen in seiner Regentschaft. Es ist, wie es ist, ja. Und Cena ebenfalls. Und Cena bat jetzt für mich ein bisschen besser aus. Gut, Cena hat den Vorteil, er ist John Cena und er ist in seiner Abschiedstour. Das heißt, du wirst halt gleich mal irgendwie besser behandelt, weil sich die Leute denken, ma, er ist ja bald weg. Ich weiß nicht, ich trauere einfach der Elimination Chamber so sehr nach, keine Ahnung, ich bin, im Wrestling hast du diese Momente, je nachdem, wie lange man dabei ist, bei mir, ich habe schon noch drüber gesprochen, Elimination Chamber, dann die Bloodline, Nexus, Shield, Pipebomb und Daniel Bryan, so in der jüngsten Vergangenheit. Vieles davon hat man irgendwie nicht geschafft zu nutzen. Einiges davon schon. Also Brian haben die Fans durchgeboxt. Punk hat sich selbst durchgeboxt. Shield hat man wirklich gut gemacht, tatsächlich, muss ich sagen. Ohne auch viel Fan-Einwand. Ich glaube, das war einfach irgendwie, da hat bei WWE Booking-mäßig einfach mal alles funktioniert. Nexus war eine absolute Katastrophe, um bei meinem Lieblingswort heute zu bleiben. Und jetzt hat es so für mich bei der Chamber, gut, Bloodline war auch wirklich toll, aber dort ist bei der Elimination Chamber für mich, ich erinnere mich so an dieses Segment, ich könnte es mir wieder anschauen, alles hat so gut funktioniert und ich bin durch mit Rocky. Er kann bei Money in the Bank kommen, ich bin durch damit. Ich bin durch, weil das war so großartig bei der Elimination Chamber, auch wie er sich gegeben hat. Und dann einfach Wochen später bei Pat McAfee zu sagen, hahaha, geh Leute, das ist ein Schauspiel, genauso wie ich, keine Ahnung, bei meinen Katastrophenfilmen nicht wirklich irgendwie die Welt gerettet habe. Ich spiele ja hier nur was. Das ist für mich so, ja, okay, passt da. Ciao, danke. Jetzt brauchst du nicht mit Travis Scott bei Money in the Bank kommen, um ein Match zu retten, weil du Zeit hattest. Das ist unfassbarer Blödsinn. Deswegen, ich bin da durch. Ich sehe auch Fans, die verlangen, dass Rocky dann der ist, der Cena retired irgendwie so und sagt, ja, du hast den Titel verloren und dadurch meinen Auftrag nicht erfüllt, deswegen ist es jetzt für dich vorbei. Alles Unsinn, alles Blödsinn. Für mich wird Cena einfach irgendwann face turnen. Es wird wahrscheinlich Cody Rhodes sein, der sich den Titel zurückgewinnt. Und dann geht Cena in den Sonnenuntergang und wir haben mit der Fackelübergabe den nächsten Cody-Run. Ja, vielen Dank. Aber um hier zu bleiben, Rocky ist Rocky. Er ist unglaublich gut am Mikrofon und das hat für mich dann eben auch die Faszination bei Mania 40 ausgemacht und auch dieses unglaubliche Segment. Und jetzt im Juni hier zu sitzen und zu sagen, dass man so das Momentum nicht nur gebremst hat, man hat das Momentum genommen und einfach zurückgeschossen in den Weltall und nichts draus gemacht. Man kann hier eine ganz andere Diskussion aufmachen, klar mit TKO und mit austauschbaren Superstars mittlerweile. Möchte ich jetzt nicht machen, ist sicherlich spannend, wo man vielleicht andere Gründe aufgraben könnte, warum man bei WWE nicht will hin und wieder, warum Triple H vielleicht nicht darf oder es nicht kann. Das, was ich aber hier präsentiert bekommen habe, muss ich sagen, hast du auch gut zusammengefasst. Es ist belangloser Müll, dieses Tag-Team-Match, weil es grundsätzlich um nichts geht. Es hat keinen Impact, es hat keinen Hype. Und die Fans, die dort sitzen werden, ich weiß nicht, das klingt so unfair und so ekelhaft, wenn ich es ausspreche, die erzogenen Fans, aber die kaufen die $5,000-Tickets und bekommen dann eine coole Show. Das ist natürlich ein Spektakel, das macht Spaß. Man sieht Cena zum letzten Mal, ist ein Faktor. Aber am Ende ist es dann ein Match, das vorbeigehen wird nach 20 Minuten und niemand hat irgendwas davon. Und das ist so etwas, was mir persönlich nicht ausreicht. Aber wer weiß, vielleicht wird es ein 5-Sterne-Klassiker und wir müssen über dieses Match noch in den nächsten 10 Jahren sprechen. Ja, ich bin vorsichtig zurückhaltend, ob das so ausgehen wird. Aber ein Aspekt sei vielleicht hier noch kurz nachgetragen. Ich meine, wir sind jetzt wieder in der Grundsatzdiskussion. Das habe ich angedeutet, das schreit heute wieder danach, dass man so ein bisschen abdriftet. Und da drifte ich gleich noch ein bisschen weiter ab, denn ich habe wieder über New York nachgedacht und dann dachte ich, Mensch, genau, Ellis Island in New York habe ich irgendwo was gesehen, was gelesen und da dachte ich, Mensch, da war ich doch auch. Waren wir oder waren wir nicht? Habe in die alte New York-Gruppe von uns, die gibt's immer noch, obwohl sie jetzt 6 Jahre alt ist, habe dann reingeschrieben, Jungs, waren wir auf Ellis Island? Waren wir doch eigentlich. Ja, die Insel, wo quasi alle Einwanderer erstmal sich damals gesundheitlich durchchecken lassen mussten, lange Zeit, bevor sie dann aufs Festland durften. Und Rückmeldung, ja, waren wir. Und ich genau, dann habe ich es doch richtig erinnert. Und dann sind wir, wie das dann eben so ist, dann haben wir so ein bisschen in Erinnerungen geschwelgt und haben über dies und das gesprochen. Und natürlich auch über WrestleMania. Und dass die Ticketpreise sich innerhalb dieser 6 Jahre mehr als verdoppelt haben. In Bezug, also wirklich deutlich mehr als verdoppelt haben. Das heißt, die Tickets, die wir damals gehabt haben, die hätten wir, also da hätten wir das Doppelte, vielleicht das Dreifache abdrücken müssen mittlerweile, um da hinzukommen. Und das hat auch jetzt nichts mit Inflation oder sowas nur zu tun. Das kann mir auch keiner erzählen. Klar, Corona war dazwischen, ist alles ein bisschen schwierig geworden, aber das ist jetzt nicht der große Inflationspusher, dass du rechtfertigen kannst, du machst die Ticketpreise jetzt mal doppelt oder dreifach teurer. Und wie Chris schon sagte, WWE hat im Moment dieses, wir bieten euch eine geile Show, und deswegen wollen wir auch viel Geld und das dürft ihr auch bitte bezahlen. Und weil ihr so erzogen seid, macht ihr das auch und freut euch auch und merkt gar nicht, dass wir euch eigentlich abziehen. Übertriebene Darstellung, weiß ich auch. Und so pauschal wird man es wohl nicht sagen können. Aber ich habe mit Jens dann noch so ein bisschen hin und her geschrieben und wir waren uns eigentlich beide einig. Alter, seit Jahren redet man immer davon, dass die Fans von WWE langsam mal die Faxen dicke haben. Und seit Jahren passiert's nicht. Und ich habe gesagt, na, ich habe so ein Gefühl, vielleicht ist man da gerade auf dem Weg, die Schraube zu überdrehen. Jens meinte, ja klar, aber sagen wir ehrlich, darüber reden wir seit 6, 7 Jahren. Und meinte ich, stimmt, deswegen wird es wohl nicht passieren, aber irgendwie könnte es ja so sein. Und wenn man dann sowas da hinschmeißt, glaube ich, also jetzt dieses Match bei Money in the Bank so hinschmeißt, dann glaube ich, dass die schreiende Masse wird es immer noch gut finden und wird sagen, Spektakel, hurra, geil, gehe ich hin und so. Aber ich glaube, sowas passiert ja schleichend. Vielleicht hinterfragen die Leute das mal. Ich verstehe beim besten Willen nicht, wie man so viel Geld dafür ausgeben kann, sich da hinzusetzen. Ich meine, ich würd da nicht mal mehr hingehen, wenn man mir Geld geben würde zu solchen WWE-Shows. Aber ich verstehe auch, dass man da die Stimmung haben möchte. Und dann trinkt man ein paar Bier und hat Spaß mit ein paar Kumpels dann und spielt die Show mit. Aber dafür gebe ich doch keine 500 Euro aus. Also, egal. Also vielleicht findet dann Umdenken statt. Gerade wenn du dann auch siehst, dass Dwayne Johnson in seiner eigenen Herrlichkeit sagt, ja, mal lasse ich mich blicken, mal nicht. Mal gucken, wann ich mich beim Pöbel mal wieder zeige. Das hat alles System. Und dann noch dieses ganze TKO, wir wollen jetzt möglichst viel Geld rausschlagen. Boah, Leute, da muss man doch mal irgendwie mal nachdenken, in Anführungszeichen. So, sorry, Chris, wir sind wieder abgedriftet, auch an alle WWE-Fans, tut uns leid, dass wir jetzt hier so krass negativ drauf sind. Mag auch ein anderer Faktor mit reinspielen. Ich habe leider Gottes jetzt angefangen, mit zum vierten Mal Breaking Bad anzugucken. Da bin ich eben andere Storytelling gewohnt. Und vielleicht bin ich deswegen gleich doppelt kritisch. Um die Stimmung aufzuhellen, mein lieber Chris, nehmen wir uns das nächste Match vor. Lyra Valkyria gegen Becky Lynch. Es ist eine krasse Stipulation. Letzte Chance für Becky, diesen Titel zu gewinnen. Wenn sie es nicht schafft, wird sie nie mehr antreten dürfen um den Titel. Klammer auf, Intercontinental-Titel. Klammer zu, nur solange Lyra Champion ist. Na, das ist ja mal eine krasse Stipulation, zumal der Titel ja auch nicht gefühlt alle 5 Tage wechselt. Also, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, Chris, ich bin mega gehypt auf dieses Match. Also, das ist jetzt, da geht's ja für Becky um alles. Also, du hast es letztes Mal so schön gesagt. Ja, gut, ich darf nie wieder antreten um diesen Titel. Na gut, dann werde ich jetzt eben Heavyweight Champion, ist ja eh der größere Titel. Mensch, also wird sie quasi jetzt gezwungen, auf den Haupttitel zu gehen. Also, das ist da mal gerade wieder gar nichts. Wrestlerisch kann das aber was werden, mein lieber Chris, oder? Ja, also da ist unsere Hoffnung, glaube ich, geparkt. Und wir haben auch über diese beiden Damen gesprochen nach Mania, haben irgendwo, glaube ich, auch sogar positive Aspekte aufblitzen sehen. Davon ist nicht mehr viel übrig. Wobei ich jetzt, muss ich sogar sagen, auch beide in Schutz nehmen muss. Wer sich diese Stipulation ausgedacht hat, den würde ich sehr gern kennenlernen. Und dann würde ich auch irgendwie so mein Leben hinterfragen, ob ich nicht doch Platz gehabt hätte in Stanford für so ein Gehalt. Ich weiß, wir sind noch immer so auch in den letzten Tropfen der Familienshow, PG-Ära, und man darf nicht fluchen und bluten und was auch immer, verlange ich auch nicht. Aber A, diese Stipulation hat es nicht mal verlangt. B, wenn du eine Stipulation machst, also da muss euch doch was Besseres einfallen. Es muss irgendwie spiciger werden, weil beide Stipulationen, wenn ich jetzt nicht 2 Jahre alt bin, mir grundsätzlich mal egal sind. Ja, dann strecke ich deinen Arm in die Höhe und dann greife ich dich einfach an. Ist mir egal. Ja, ich habe eh eine Rückmatch-Klausel, wenn ich Lyra bin. Und Becky, ja mei, solange Lyra die Championess ist, darf ich diesen Titel also nicht gewinnen. Naja. Ich gehe mal und frage nach, was Io Sky so macht, Women's World Champion. Also, keine Ahnung, ich glaube sogar, dass wir hier nicht mal zu negativ sind. Das ist keine gute Stipulation, dabei bleibe ich, und da wird auch der beste Mann oder Frau auf der Welt in Sachen Argumentation mich nicht überzeugen können, dass diese Stipulation gut ist, dabei bleibe ich. Zudem Hoffnungsanker, gutes Match, definitiv, denn die Promo hat bei Raw nicht funktioniert. Der Inhalt der Fehde ist schwierig. Also Lyra hat irgendwie sowas gesagt wie, ja, keine Ahnung, Becky, noch niemand hat mich mental so fertig gemacht und das macht mich wütend. Und diese Wut, die brauche ich, um dich zu besiegen. Und Becky hat dann gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich diejenige bin, die dich am meisten mental verletzt hat. Aber naja, ich besieg dich, ciao. Ich weiß nicht, ob man doch bei Netflix Zeitdruck Triple H gemacht hat, denn das hat sich extrem nach Zeitdruck angehört. Aber auch hier nehme ich die beiden in Schutz. Wenn das genau das Skript war, tut mir leid, da kannst du nichts draus machen. Deswegen bin ich hier sehr wohlwollend den beiden gegenüber und sage, man hat hier wahrscheinlich das Beste draus gemacht. Du brauchst dann wahrscheinlich einen Kevin Owens, einen CM Punk, einen Sami Zayn, Dwayne The Rock Johnson, damit dieses Skript glaube ich, auch gut rübergebracht werden kann. Da kannst du nichts machen. Das ist ein grauenhaftes Skript, finde ich. Matchqualität, die war bei Backlash, glaube ich, war der Pay-Per-View, war ganz gut. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und ich erwarte hier Ähnliches. Man wird schauen, ob man mit dieser Stipulation spielen wird, ob der Titel wechselt, damit man einfach irgendwie so einen Twist hat, irgendwie damit diese Fehde in die dritte Phase gehen kann. Muss sie jetzt meiner Meinung nach nicht. Man hat es probiert. Für Lyra, also um Matchqualität abzuschließen, ich glaube, wir können uns hier definitiv ein tolles Match erwarten. Aber was macht's für Lyra langfristig? Ob das jetzt so dieser gewollte Effekt war? Sie hat etwas an den Haaren verändert und sie hat jetzt natürlich ein bisschen mehr Promozeit bekommen. Das ist auch positiv. Und ich bilde mir auch ein, dass sie etwas ernstzunehmender ist als davor. Also irgendein Effekt, so einen kleinen fühle ich schon. Becky ist Becky, Becky wird Becky bleiben. Aber alles in allem sind wir eh da, wo wir beide das Ganze vielleicht auch prognostiziert haben. Nicht, dass das wichtig ist, aber es ist halt wieder diese Grundsatzdiskussion. Was genau fühlen wir hier? Es ist bei mir im Moment eher so schlechtes Skript. Beide bemühen sich. Lyra ist ein Stückchen mehr ernstzunehmender. Es wird ein gutes Match. Okay, passt. Danke. Was ist der nächste Pay-Per-View? Reicht das aus? Weiß ich nicht. Da tue ich mir schwer. Aber bleiben wir beim Match selbst. Stipulation unfassbar dämlich. Matchqualität. Da ist nicht nur in Hoffnung. Ich denke, wir können definitiv mal von 3 Sternen anfangen und dann uns nach oben arbeiten. Davon gehe ich auf jeden Fall aus. Ja, denke ich auch. Also ich weiß nicht, wie weit man von den 3 Sternen nach oben noch kommt, aber ich glaube, bei 3 Sternen kann man loslaufen. Die Frage ist nur, wie weit wird man kommen? Aber selbst wenn man nicht weit kommt, hat man ein 3-Sterne-Match und das ist ein gutes Match. Frage ist, was das heute wert ist, ne? Was ist ein 3-Sterne-Match heute wert? Werden wir aber auf uns zukommen lassen. Hier ist eine ganze Menge drin. Das kann auch in Schönheit sterben. Generell promomäßig, die Fans sind da nicht so drin, wenn die beiden Mic-Work-mäßig loslegen. Aber das wundert mich ehrlich gesagt auch nicht. Das ist nicht der größte Pfeffer dahinter. Zumal Becky auch im Moment, ja, im Becky Coverband-Modus ist. Also sie tritt so auf ihre eigene Coverband im Moment. Da fehlt so ein bisschen das Feuer. Und ja, mal gucken. Da muss eine Reinvention vielleicht her. Vielleicht kann sie nochmal sich neu erfinden. War auch nicht gut, dass sie mit The Man, ich hätte immer Big Time Backs. Aber egal. Vielleicht gibt's ja noch was ganz, ganz Neues. Schauen wir mal. Und auch was mit Lyra passiert. Schauen wir auch mal. Dann haben wir ja noch, ach ja, Chris, wo packst du das Match eigentlich hin? Ich würde es fast am liebsten als Opener tatsächlich haben. Ich habe tatsächlich auch drüber nachgedacht. Ich wollte mit einer Frage dazwischen grätschen, aber ich würde sagen, sie werden auf jeden Fall die Show mit einem Money in the Bank Match eröffnen. Ja, und dann ist es schon schwierig, das Match zu platzieren. Ja, weißt du, Cena und Cody schreien nach Main Event bei WWE. Das wäre super, weil Co-Main Event wirst du das nicht packen als drittes. Vielleicht die Damen als Co-Main Event, also Leitermatch Opener, Leitermatch Mainer und dann das Tag Team Match auf 2 und dann die Damen als Co-Main Event. Aber macht mich jetzt nicht ganz an, to be honest. Ja, aber ich befürchte auch, es wird die Sandwich-Taktik, dass du quasi mit einem Leitermatch anfängst und einem Leitermatch aufhörst. Ich würde es anders bucken tatsächlich. Ich würde die Mädels den Opening-Spot geben, dann würde ich ein Leitermatch hinpacken und dann würde ich Cody und John bringen und dann würde ich so fände ich es auch am besten. Leitermatch. Aber das wird, glaube ich, nicht passieren, weil dann hättest du 2 Mädel-Matches hintereinander. Und ich glaube, so wird's nicht kommen. Also ich glaube, die Sandwich-Kiste wird's tatsächlich sein. Naja, schauen wir mal, was passiert. Aber diese Leiter-Matches, egal ob sie als Sandwich kommen oder wie auch immer, sind ja auch noch da. Gehen wir mal rüber. Bei den Mädels haben wir Alexa Bliss gegen Roxanne Perez, gegen Rhea Ripley, gegen Julia, gegen meine Fresse, Naomi, gegen Stephanie Verkehr. Das sieht eher gut als schlecht aus, finde ich, auf den ersten Blick, wenn ich jetzt mein Herz sprechen lasse. Mit ein, zwei Sachen, über die man wohl diskutieren wird dürfen. Fakt, Diskussionspunkt 1 ist für mich ehrlich gesagt keiner. Ist Naomi, die hat hier nichts verloren. Die hat in diesem Match, ich bleib dabei, nichts verloren. Ich weiß nicht, warum sie immer noch so overachieve-mäßig hochgebuckt wird. Naomi wird hier einen Spot bringen, denke ich mal. Vielleicht sogar zwei. Und das wird's gewesen sein. Sie wird das Match, ja, ich weiß nicht, vielleicht kann sie sogar in solchen Matches dann doch noch eher glänzen, weil es ja doch ein Spot-Monkey-Match ist. Und das kann sie ja einfach. Aber dafür sind Leiter-Matches auch dann doch zu gefährlich und technisch zu anspruchsvoll, als dass man Naomi da unbedingt drin haben müsste. Hätte ich eher Bayley lieber gehabt als Stabilisierungsfaktor. Egal. Und was für mich ganz, ganz komisch ist, Alexa Bliss fühlt sich an wie ein Relikt aus einer alten Zeit. Das meine ich überhaupt nicht böse, denn ja, alte Zeit, das klingt eben so alt. Also sie ist ja überhaupt nicht alt, weil sie 33, glaube ich. Ist ja kein Alter. Aber Alexa Bliss kommt, das haben wir doch schon mal gesagt, in dieser Transition-Phase weg von den Diven hin zu den Women's Workern. Aber diese Zeit ist vorbei. Chris hat auch schon gesagt, die Four Horsewomen gehören mittlerweile zum alten Eisen. Das muss man so sagen. Die NXT Upgrade Fraktion ist im Moment dabei, die Sache zu übernehmen. Also Takeover würde hier tatsächlich ganz gut passen. Roxanne Perez, Julia und Stephanie Vaquer. Ich habe mich riesig gefreut, dass Stephanie Vaquer hier reingekommen ist. Und da ist Alexa Bliss eben wie jemand aus einer zu Ende gegangenen goldenen Ära. Sie ist jetzt wieder da, mal mit längeren, mal kürzeren Pausen. Die Fans lieben sie, also die Reaktionen sind immer noch unglaublich, wenn sie da ist. Freut mich auch total. Weiß nicht, irgendwie fühlt sie sich hier so ein bisschen deplatziert an. Rhea nicht. Ich glaube, Rhea wird hier, also sie vom Booking her schon, aber wenn ich mir jetzt die Match-Ansetzung als solche angucke, ich glaube, Rhea wird ziemlich Bock haben, mit den jungen Mädels hier mitzugehen. Also und Roxanne Perez, Julia und Stephanie werden hier, glaube ich, richtig einen raushauen. Und wenn wir unterstellen wir mal, Naomi kriegt es hin, hat einen guten Tag, haut zwei krasse Spots raus und stört ansonsten nicht. Und Alexa Bliss lebt von den Pops und zeigt auch ein, zwei Moves. Und die junge Fraktion mit Rhea als, erfahrener Star. Ich will jetzt nicht Routinier sagen, das wird der Sache nicht gerecht werden. Als Star mit Mainstream-Appeal und die gute Erfahrung reinbringt, dann kann das echt gut werden. Ich freue mich tatsächlich, jetzt wo ich es vor mir sehe. Wie fühlst du? Also von der Teilnehmerinnen könnte das so ein Alltimer werden. Man hat hier ein unglaubliches Feld aufgebaut. Für mich wäre es noch perfekt gewesen. Ich bin da, ja, welche Überraschung auch bei dir. Naomi hat hier nichts verloren. Da hätte ich tatsächlich so Ivy Nile zum Beispiel drin gern gehabt. Die ist wirklich im Moment auch stabil da in diesem Roster drin, unglaublich fit und frisch und hungrig. Giftig, ne? Ja, so, die hätte da wirklich mit diesen Leitern auch. Kairi Sane hätte ich da auch vor Alexa reingebracht, aber gut, Alexa stört mich jetzt nicht ganz. Das Gute an diesem Teilnehmerinnenfeld ist halt auch so, die Hälfte aller Teilnehmerinnen ist für mich ein brauchbarer Kofferträgerin. Ja, Roxanne Perez, Julia, Stephanie Vaquer, den Rest, to be honest, brauche ich nicht. Also wir haben schon gesagt, die zwei Sieger, die wir wahrscheinlich erwarten, also ich möchte jetzt nichts für dich sprechen, aber haben wir schon angedeutet, wenn du Rhea Ripley und Seth Rollins als Kofferträger hier rausgehen lässt, dann hast du hier definitiv die falschen Entscheidungen getroffen. Und ich werde nicht müde irgendwie. Bin jetzt schon lang genug dabei, dass ich mich wiederhole bei Money in the Bank, aber warum schaffen wir es nicht, zu diesem Urinstinkt zurück, um diesen Koffer zu nutzen? Ist natürlich wieder eine TKO-Frage oder ist WWE überhaupt noch interessiert an den Stars, aber der Koffer kann so wertvoll sein für die Shows. Nach jedem Wort bitte ein Ausrufezeichen. Und ich habe so Gerüchte gelesen, dass anscheinend Triple H nie wirklich ein Fan war von Money in the Bank. Das weiß ich nicht. Er war, glaube ich, selbst nie in einem und ich glaube, gegen ihn wurde nie eingecashed. Aber egal, das sind Mutmaßungen, die jetzt egal sind. Das Match hat unglaubliches Potenzial. Wir haben auch immer gesagt, es ist ein schwieriges Match, aber die alle sind auf jeden Fall, und da nehme ich auch Alexa und Naomi mit hinein, in der Lage, unglaubliche Spots zu zeigen. Und wir haben natürlich da die hungrige Fraktion mit Perez, mit Ripley, mit Julia, mit Vaqueur. Das ist ein Alltimer-Feld und macht auch für mich Bock. Eigentlich hätten sie den Main-Event verdient mit den Teilnehmerinnen. Und hier ist wahrscheinlich so auch irgendwo die erste Frage, die wir beantwortet bekommen, was Triple H von diesen Damen hält, die jetzt frisch im Roster sind. Ja? Gibt er den Koffer an Julia oder an Vaqueur oder an Perez? Vom Booking her riecht es nach Vaqueur, die gewinnt viel, sie gewinnt oft, sie gewinnt schnell und sie hat auch ein Erkennungsmerkmal mit ihrem Move, ich weiß nicht, wie er heißt, aber da rasten alle aus, vor allem Booker T. Und deswegen bin ich gespannt, ob man sie da mit einem Koffer dann ausstattet. Roxanne Perez, im Moment involviert mit Judgment Day, da wird jetzt ein Koffer nicht so reinpassen. Ja, Julia, vielleicht noch von allen eher, wo WWE am vorsichtigsten ist. Ja, irgendwo habe ich von Julia selbst auch etwas mehr erwartet. Ja, muss ich mich outen. Ich weiß nicht, ob das irgendwo das Problem ist, sich an den WWE-Faktor irgendwie heranzupassen. Da kommen wir zurück zu unserer ersten Diskussion. Mariah May, ich glaube, die wird sofort wissen, wo die Kamera ist bei WWE. Die wird sofort wissen, was man sagen muss. Die wird sofort wissen, welcher Move und wie lange man Pause haben muss. Ich glaube, Julia könnte dahingehend noch ein bisschen überfordert sein. Aber auch hier reine Mutmaßung. Deswegen werde ich mir es anschauen mit wirklich großer Vorfreude. Ich werde auch hier natürlich, das ist das Thema, das könnte immer nach hinten losgehen, mit großen Erwartungen auch reingehen. Und es ist 50-50 für mich. Alexa als Kofferträgerin, puha. Rhea wäre für mich irgendwo ein deutliches Zeichen, dass man da nicht mehr weiter weiß und man sehr faul ist. Und Naomi, puh, also dann ist für mich sowieso Money in the Bank erledigt. Dann kannst du den Pay-Per-View streichen, weil dann ist es für WWE, für Triple H definitiv nur ein Sand bzw. so ein Korn im Auge, was man einfach nicht los wird. Man reibt es, es geht nicht weg. Dann streich es einfach, genauso wie Hell in a Cell und Extreme Rules und wie sie alle hießen, TLC. Im Stand jetzt würde ich es nicht mehr vermissen, weil es ad absurdum geführt wird. Aber Potenzial, hui, hui, hui, sowohl Siegerin als auch Match-Inhalt und Qualität, haben wir oft schon gesagt, aber ich bleibe dabei, unglaubliches Potenzial. Das könnte bei der Review eine wirklich nette, nette Bewertung geben, was die Matchqualität angeht. Hoffen wir das Beste. Also ich überlege gerade, wer das Ding gewinnen könnte. Und das fällt mir gar nicht so einfach. Also Julias Booking ist sehr unspektakulär, finde ich. Und sie erinnert mich so ein bisschen an das Booking, das Candice LeRae gehabt hat. Das war auch irgendwie ziemlich unspektakulär. Und mal gucken, vielleicht kommt da noch ein bisschen mehr. Vielleicht durch einen Koffer. Also das wäre ein Upset. Und deswegen wäre Julia vielleicht auch die Richtige. Stephanie Vaqueur ist für mich nicht so die richtige Kofferträgerin, weil sie vom Gimmick irgendwie was Spezielles ist. Ja, vielleicht macht sie auch daraus aus dem Koffer was Besonderes mit dem Gimmick. Weiß ich nicht, aber schauen wir mal. Roxanne könnte ich mir eigentlich ziemlich gut vorstellen, aber ich befürchte, sie wird das Match verlieren, weil Liv Morgan irgendwie eingreift. Also damit man das, glaube ich, irgendwie weiterbringt. Aber sonst könnte ich sie mir auch ganz gut mit dem Koffer vorstellen, dass sie dann da, gut, aber dann wird es wieder eine Judgment Day Kiste. Aber ich glaube, Roxanne Perez hat schon durch diese Judgment Day Geschichte ein bisschen Profil, also sie gewinnt an Profil. Ich finde, sie macht das ganz gut. Also das ist zwar ein bisschen too much mit dem Judgment Day und so weiter und so fort. Und es ist auch ziemlich billig, wie man die Story erzählt. Aber ich finde, Roxanne Perez, also greift zu, in Anführungszeichen. Also sie macht da viel draus aus der Sache. Und da könntest du noch ein bisschen mehr draus machen, dann mit einem Kofferträger. Und dann ist Dominik mal wieder zwischen zwei Mädels. Ach Gott, billig, aber hat ja schon mal funktioniert. Gucken wir mal. Also wenn ich mich festlegen würde, würde ich sagen, boah, sau schwer. Julia würde ich's gönnen. Die braucht irgendwas. Stephanie Vaquer vielleicht. Und Roxanne könnte ich mir auch gut vorstellen. Vielleicht Alexa, wenn du ein paar Pops generieren willst, aber so wirklich erotisch ist das auch nicht. Ich guck mal ganz kurz. Ich meine, sie hat das Ding doch auch schon gewonnen. Ein oder zweimal. Also ich meine, sie hat das Ding schon gewonnen. Ich guck mal. Ja, hat sie. Ja, 2018 hatte sie den Koffer schon. Ich kann mich noch daran erinnern, wie sie ihn abgehängt hat. Irgendwie habe ich das Bild noch vor Augen. Jo. So, und dann das Match, das ich mal hoffe, als Main Event zu bekommen. Also wenn Cena und Cody Main Event sind, Alter, da weiß ich gar nicht, ob ich das noch gucken möchte. Schauen wir mal. Solo Sikoa gegen LA Knight, gegen Penta, gegen Seth Rollins, gegen Andrade, gegen El Grande Americano. Ich mache es kurz. Nimm Seth Rollins raus und ich bin absolut gehuckt, Chris. Ja, viele waren etwas unglücklich, dass Punk oder Styles nicht in dem Match waren. Ich persönlich finde hier El Grande Americano eigentlich die perfekte Besetzung. Einfach weil wir ein paar Spot-Monkeys brauchen und ich glaube einfach, dass El Grande Americano einfach fitter ist und ähnlich wie Ivy Nile einfach. Ich glaube, auch hungriger und bereit, krasse Spots zu nehmen. Ich finde die Mischung eigentlich auch ganz interessant. Natürlich muss man auch sagen, viele, die oder ein paar, die random ist. Also Andrade ist sehr, sehr random, aber mein Gott, ich denke mal, der wird auch hungrig sein, die Zeit zu nutzen. Ich finde Solo Sikoa eine coole Sache, ganz ehrlich, das ist auch so jemand, wenn du dem den Koffer gibst, da wäre ich interessiert. Rollins, ja, ich befürchte, er ist halt da, um das Ding zu gewinnen, damit man dann die Story mit seinem Stable weiter fortführen kann. Penta wäre sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Also du hast da natürlich schon coole Besetzung. Es ist so mit überhaupt nicht mit den Damen zu vergleichen irgendwie. Es ist eh schon bis auf Penta grundsätzlich alle, die schon länger da sind, ja, tatsächlich. Und trotzdem finde ich die Mischung eigentlich so, es ist wie, als würdest du bei diesem Spiel einfach mal den Computer generieren lassen und das kommt dabei heraus. Und in dem Fall ist es wirklich so, ja, okay, witzig. Du hast viele Spot-Monkeys, das heißt, Popcorn-Wrestling ist definitiv möglich. Du hast Leute, die over sind mit LA Knight, mit Penta. Ich finde es auch cool, dass El Grande Americano dabei ist, irgendwie noch immer jemand, der mir sehr Spaß macht. Und deswegen, ich glaube, die werden wieder abliefern. Ich glaube, solche Match-Besetzungen, du merkst schon, wie die WWE es auch auswählt. Ich glaube, das hat schon Gründe, dass man hier nicht die absoluten Topstars reinnimmt, weil die Verletzungsgefahr groß ist und diese Leute natürlich gieren nach Main Events und wenn der Spot da ist, dass man da auch krasse Spots zeigt. Also ich erwarte hohe Matchqualität tatsächlich und auch hier freue ich mich drauf. Allerdings befürchte ich einen sehr, sehr schlechte Entscheidung bezüglich den Kofferträger. Ich würde hier wirklich alles und jeden nehmen, außer Seth. Auch wenn irgendwie Solo Sikoa würde ich. Ich habe da Bock. Irgendwie bin ich da noch drin. Ich schaue mir diese Segmente an, die sie bekommen bei SmackDown. Das ist sauber, Leute. Also ich finde, da ist was. Und wenn ein Koffer da noch dabei ist, natürlich hoffentlich nicht auf den US-Titel einzucashen, aber Solo hat was. Und ich glaube, Solo kannst du da auf jeden Fall noch retten. Und wenn du es mit dem Koffer irgendwie probierst, kann das eine reine, astreine Sache werden. Aber ja, ich bezweifle es. Also ich glaube, es stinkt nach Rollins, to be honest. Ja, leider. Also Solo ist auch mein Liebling. Also so komisch das klingt. Ich finde El Grande Americano super, auch was dieses Gimmick angeht. Aber als Kofferträger hätte ich lieber Chad Gable tatsächlich. Also jetzt kann man sagen, es sind doch die gleichen. Ja, klar sind es die gleichen. Aber das Gimmick von Gable finde ich einfach 1000-mal geiler. Als nerviger Kofferträger wär Gable einfach Gold. Der könnte auch richtig was draus machen. So, und El Grande Americano, mal sehen. Klar, du kannst da auch irgendwie so eine Gable-Story draus basteln. Mal schauen. Penta sehe ich nicht, ehrlich gesagt. Wobei, ich will es gar nicht ausschließen. Also das könnte auch sein. Also das kann man auch, glaube ich, ganz gut booken. L.A. Knight ist mal gerade 2 Jahre zu spät. Ja, der hätte mal in England vor 2 Jahren das Ding gewinnen sollen. Das hätte richtig gut gepasst. Andrade, Gott bewahre bitte nicht. Ein Solo wär eben richtig gut, auch wegen der Bloodline. Und du hast eben gesagt, das mit Solo, das sind absolut solide Segmente, bin ich vollkommen bei dir. Auch wenn das mittlerweile der zweite Aufguss der Bloodline ist. Also wir hatten ja die Bloodline 1.0, dann hatten wir die Bloodline 2.0 und nun haben wir die Bloodline, was weiß ich, was wir gerade sind. Und das hat schon was von Abklatsch. Das ist auch so, finde ich. Aber ich finde, sie machen trotzdem richtig, richtig im Rahmen dessen, was geht, das Beste draus. Und das Ganze ist auch so ein bisschen unterm Radar. Das finde ich auch ganz gut. Es ist da, aber wird nicht komplett gepusht. Und auch wenn ich es viel lieber gesehen hätte, wenn Solo und Jacob erstmal ein Herz und eine Seele gewesen wären, wo es unterschwellig brodelt, nun lassen sie es ein bisschen deutlich brodeln. Trotzdem finde ich es immer noch mit Abstand das Interessanteste, was sie bei SmackDown derzeit haben. Und auch wenn die Tag Team Division, auch bei Raw versucht man ja immer mehr zu machen und bei SmackDown ja schon etwas länger, die sind noch nicht so in den Shows angekommen. Und ich weiß auch nicht, ob sie überhaupt ankommen werden, die Tag Team Division, was die Fanreaktion angeht. Booking-mäßig ist das mittlerweile völlig in Ordnung, was man in der Tag Team Division bei SmackDown macht. Bei Raw versucht man es ja auch, mit Segmenten auch und ein bisschen mehr Storytelling. Aber das ist eben nicht so, dass es die Shows captured. Und deswegen ist diese Bloodline 2.0 Story so abgestanden, stale ist das falsche Wort, so aufgewärmt müsste man sagen, so aufgewärmt das auch sein mag, tragen, finde ich, sämtliche Protagonisten sich selbst und deswegen ist die Story für mich immer noch das Frischeste, was sie bei SmackDown derzeit haben. Deswegen wäre Solo als Titelträger mega. Ich befürchte allerdings, es wird Rollins werden, genau wie du, denn dafür ist er zu präsent. Du kannst ihn jetzt durch irgendeinen Eingriff von Punk verlieren lassen. Denn dann hast du so eine Art Payoff. Punk kriegt ein Singles-Match gegen Rollins. Toll. Und dann ist Rollins nicht der Kofferträger. Man kann auch sagen, Rollins braucht den Koffer auch nicht. Andererseits, klar, du kannst dann Rollins braucht den Koffer nicht. Er wird nur noch nerviger mit dem Koffer, was eigentlich kaum zu glauben ist, dass er noch nerviger werden würde. Aber irgendwie scheint man Rollins zum Mond zu pushen und irgendwann wird er dann vielleicht auch abstauben mit dem Koffer. Deswegen befürchte ich Rollins, hoffe auf Solo, Außenseiter-Chance für Penta und El Grande Americano vielleicht. Also Andrade sehe ich nicht und das wäre auch fürchterlich. Also Andrade bitte, bitte nicht. Und L.A. Knight ehrlich gesagt auch nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich. L.A. Knight, nein. Nein, nein. Ja, das, was ist denn dein Tipp? Du hast gesagt, Solo würdest du gut. Ach ja, du hast ja Rollins auch schon gesagt. Ja, klappt. Also sind wir uns. Ja, ich befürchte. Eilig. Weil die Story, glaube ich, wird schon sterben, weil du einfach dann irgendwie nicht mehr den nächsten Twist drin hast. Und ich glaube, man wird ihm den Koffer geben, einfach damit man da in die Nähe des World Titles kommt. Aber schau, Punk und Rollins ist für mich auserzählt, Sammy ist für mich auserzählt, der Jey Uso als Titelträger ist auserzählt. Ich glaube, das hat auch einen Grund, dass er bei Raw nach Money in the Bank ein Titelmatch gegen Gunther hat. Also ich kann mir sogar vorstellen, dass Seth Rollins schon in einer Woche Weltschwergewichts-Champion ist und wir dann mit diesem Stable quasi und einem Heel-Champion in eine neue, nicht Ära gehen, aber in ein neues Kapitel um dieses Stable. Ich glaube, WWE und Triple H, ich glaube, die sind sehr, sehr heiß auf dieses Stable. Also deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass man ihm da schnell alles hinterher wirft, weil alle anderen, El Grande Americano wäre in der Situation halt witzig, weil du dann sagen kannst, als Gable, der sagt, hey, ja, El Grande Americano kann jetzt nicht, er hat mir den Koffer geschenkt, aber dann wird das Ganze auch ad absurdum geführt, weil wir beide wissen, dass Gable nie Weltschwergewichts-Champion wird, auch wenn das unglaublich genial wäre. Und er hat sich's verdient, finde ich. Er ist so unglaublich gut. Und Solo habe ich schon gesagt, das wäre, da hätte ich Bock drauf. Der Rest ist eher so, weil Penta ist eher so IC-Card-Region. Deswegen, aber es wird Seth Rollins. Ja, aber du hast gerade gesagt, Rollins, man ist zu heiß bei WWE auf das Rollins. Das glaube ich, ja. Aber Ja, glaube ich auch. Also ich verstehe es zwar nicht, aber ich glaube es auch. Dann musst du ihm doch nicht den Koffer geben. Dann kannst du ihn doch auch so einfach gewinnen lassen. Also gerade wenn ich so heiß auf Rollins bin, braucht er doch nicht den Koffer. Dann book ihn doch im Titelmatch. Lass ihn das gewinnen. Irgendwie upset? Oder meinst du, man will Jey Uso pushen und will deswegen das irgendwie mit so einem Hinter... Ich lach mich tot. Also, sorry, das wäre doch... Also, so toll ist Jey Uso jetzt auch nicht, dass du ihn so schützen musst, dass er nur durch so einen fiesen Cash-In seinen Titel verliert. Also, entschuldige mal, da hört es dann ja auf. Aber klar, wenn du WWE sagst, dass man Jey Uso schützen will, ja, dann musst du eben Rollins den Koffer geben. Oh Gott. Ja. Ihr seht, Begeisterung beim Booking ist bei uns da. Matchqualität sind wir gar nicht so unzufrieden, was den Pay-Per-View angeht. 3 Matches, von denen wir einiges bis sehr viel erwarten. Mhm. Ja, und dann das Cena und Cody Match ist auch noch da. Aber da muss man eben durch. Zur Not kann man ja auch spulen. Ich glaube, man wird da tatsächlich spulen können, denn John wird sich nicht zu viel zumuten, dass er sich da irgendwie verletzen könnte oder so. Schauen wir mal. Damit sind wir für diese Ausgabe auch schon fast fertig. Wir kommen damit zu den Grüßen. Und es haben viele sich geäußert und geschrieben. Und ich möchte da kurz mal drauf eingehen. Also erstmal Günther M., der einen sehr, sehr lieben Post geschrieben hat in Bezug auf unser Format. Und deswegen herzlich gegrüßt. Rigel sagte, er hört auch mal wieder rein. Ist ja auch ganz nett, dass er mal wieder reingehört hat. Und hat sich auch gefreut, mal wieder unsere Stimmen zu hören. Hat aber auch dann sehr ausführlich etwas zum Thema gesagt und meinte, er würde aber dann ab und zu vielleicht doch mal reinhören wieder. Das ist schön. JKL sei herzlich gegrüßt. Er ist über das aufgewärmte Produkt mittlerweile schon hinaus. Für ihn ist die WWE-Mahlzeit bereits verdorben und nicht mehr genießbar. Das ist eine deutliche Ansage. Pate Rico hat wie immer herzlich gesagt, ja, also wenn ihr mal ausfallt, das ist dann ja auch gar nicht so schlimm. Er ist also quasi immer unser erster Fürsprecher in solchen Situationen. Das ist einmal ein sehr gutes Gefühl. Leider habe ich Double or Nothing immer noch nicht gesehen. Wir haben leider noch zu viel zu tun. Auch mich hier haut in die gleiche Kerbe wie Pate Rico und Frozen Ice. DJ S-Blade vertritt eine komplett andere Auffassung. Er ist der Meinung, dass wir hier jetzt bestimmten Real-Life-Sachen wie Arbeit den Vorzug geben und auch uns nur auf Rollins eingeschossen haben. Also er führt wirklich Stück für Stück aus in dem Post, warum unser Podcast eigentlich 1000-mal schlimmer ist als WWE. Fand ich also sehr, sehr klasse. Herzlichen Dank auch dafür. Und DDP81, der sehr so weit weg vom Produkt ist, dass er gar nicht mehr genau wusste, ob dieses Jahr bei WrestleMania der Gewinner des Tags 1 ein Titelmatch bekommen hatte. Ich musste ihm sagen, dass es bei Tag 1 diesmal nur um die goldene Ananas geht. Also der Mann hat sein Leben, sag ich mal, richtig priorisiert, dass er mit WWE gar nichts mehr zu tun hat. Und dann darf man natürlich auch solche Fragen stellen. Aber es ist wirklich faszinierend, wie viele bei uns in den Podcast reinhören, wir sagen das alle paar Monate mal, die in WWE eigentlich kaum noch drin sind, sondern nur über den Podcast hier und ab und zu mal ein paar News das WWE-Produkt verfolgen. Das ist ein kleiner Ritterschlag. Ja, und der liebe Chris hat jetzt auf YouTube eine ganze Menge abzuarbeiten. Ja, vielen Dank. Also der Tenor war grundsätzlich den du schon anfangs angedeutet hast, dass die Leute tatsächlich auch das Produkt ähnlich stale empfinden. Also Fabian hat gesagt, dass wir für den Podcast gut und wir sollen auch nicht aufhören, unsere Sichtweise quasi bei WWE so darzustellen. Yen fand den Talk am Anfang sehr unterhaltsam, hätte noch stundenlang darüber quatschen können, war enttäuscht, als es dann zu den Weekly-Bericht übergegangen ist. Ringwire kann unsere Meinung zum aktuellen Produkt nur zustimmen, abgestanden trifft es auch den Punkt. Gegrüßt auch DJ S-Blade. Ich spreche mir wirklich aus meiner Seele, finde das gerade so langweilig. V269HUK. Pasi Hasi, bei mir ist es ähnlich wie bei euch. Verfolge seit 2008 WWE und war nie so disinteressiert wie aktuell. Lord Commander empfindet Saturday Night's Main Event auch als eine Frechheit. Die Werbung war auch eine Katastrophe. Mr. Simon empfindet es als sehr unterhaltsamen Podcast. Er fühlt das Produkt auch nicht in letzter Zeit. PES und NHL geht da auf diese Jerry Springer und El Bundy-Geschichten ein, dass man heutzutage solche Sachen nicht mehr bringen kann. Sebastian Brandt spricht über Breaker, der offenbar seine Aura schon ein bisschen verloren hat. Master Proper sei noch gegrüßt, Fatality, Brutality und Rezan Celik, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen, hat so diesen einen Emoji mit dem Finger nach oben, Zeigefinger nach oben, vielleicht eine Andeutung auf unseren Tribal Chief Roman Reigns, der im Moment eine Pause einlegt. Aber viele interessante Kommentare, muss ich sagen. Ich habe es mir doch deutlich anders irgendwie vorgestellt. Deswegen fand ich es dann umso schöner, dass die Leute diese Diskussion dann doch genossen haben. Ich würde kurz auf PES, NBA oder so, ich glaube, das ist Razer, bin mir nicht ganz sicher, der meinte, dass wir da doch ein bisschen zu kritisch waren nach dem Motto, dass man Jerry Springer und El Bundy heute so in der Form nicht bringen könnte. Also bei Jerry Springer glaube ich ziemlich sicher, dass man das in der Form oder in einer ähnlichen Form noch bringen kann. Also in Deutschland auf jeden Fall in irgendeinem Sender, keine Ahnung, in bestimmten Formaten zumindest zwischen 12 bis 15 Uhr kann man das, glaube ich, sehr, sehr gut noch bringen. Aber ich glaube, El Bundy kriegst du mittlerweile kaum noch untergebracht. Heutzutage. Klar, die alten Reruns, die wird man, ich weiß, irgendwo läuft das bestimmt noch, kann ich mir vorstellen. Aber wenn du so eine Sache erstmal neu produzieren willst, glaube ich, wirst du keinen Sender finden, der das heute noch bringt. Das wird nicht mehr passieren. Glaube ich einfach. Das ist Bodyshaming, wird man heute sagen. Das ist Macho-Gehabe. Das ist frauenverachtend. Das ist Minderheiten diskriminierend. Also was man da heute alles zu sagen würde. Also ich glaube, das kriegst du heute vor keine Produktionsfirma mehr. Da wird kein TV-Dings Geld reinstecken, weil man, glaube ich, doch vielleicht riskieren könnte, da negatives Feedback zu kriegen. Und ja, aber es ist hypothetisch. Vielleicht kommt ja irgendwann eine solche Serie und wir sind dann gespannt, wie man sie uns dann kredenzt. Ja, Chris, wir sind fertig. 90 Minuten haben wir, glaube ich, wieder sogar über 90 Minuten haben wir schon geredet. Dann wird es doch Zeit, dass wir zum Ende kommen. Schlussworte heute wieder aus Wien zuerst. Hat mir Spaß gemacht. Ich persönlich hoffe, so ein bisschen ein Blick hinter die Kulissen, dass die Aufnahme gut funktioniert hat. Ein bisschen technische Schwierigkeiten hatten wir, aber es hat mir trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Wir haben jetzt auch nicht drüber gesprochen, das werden wir wieder spontan entscheiden. Vielleicht kriegen wir ja eine rasche Review hin zu Money in the Bank. Ist ja ein 4-Match-Show. Ich denke mal, es will jetzt keine 4 Stunden gehen. Ganz im Gegenteil. Und ich glaube, das könnte auch eine kurzweilige Show werden. Ja? 2 Leiter-Matches, das ist natürlich sehr dankbar. Und da wünsche ich euch dann natürlich auch viel Spaß. Es ist unglaublich gutes Wetter in Österreich. Habe ich 30 Grad geschenkt bekommen. Das werde ich natürlich ausnutzen. Und ja, deswegen freue ich mich drauf. Ich freue mich auf die Review und wünsche euch daher eine schöne Restwoche. Bleibt auf jeden Fall gesund. Viel Spaß beim Special Event und dann hören wir uns alsbald wieder. Ja, also Wetter ist hier der letzte Husten leider. Also im Norden ja nur grau und Regen und also drücken. Ich schicke dir so 5 Grad aus Wien rüber. Ja, und nimm mal ein paar Wolken mit. Also dann hätten wir ungefähr ähnliche Verhältnisse. Also die Temperatur, die ist solide, aber es ist eben so grau, regnerisch, schwül. Das macht keinen Spaß. Sonntag. Ich muss gucken, weil eigentlich bin ich Sonntag tatsächlich. Nee, warte mal, stopp. Stopp. Die Show ist Samstag, sagst du. Ja. Weil ich muss Sonntag tatsächlich, muss ich weg, habe ich einen Termin. Aber ich versuche dann die Show ganz früh zu gucken. Wann könntest du denn Sonntag aufnehmen? Ja, du, jeder, wir könnten es wieder wie letztes Mal machen. Also sehr, sehr früh. Ja, dann könnten wir das hinkriegen. Dann dann werde, also da bin ich vorsichtig optimistisch, weil dann stehe ich wieder, was ich um fünf, halb sechs auf oder so, guck die Show, die wird ja auch, was ich, noch nur 3 Stunden oder so gehen, mit Gespule höchstens 3 Stunden, also die Werbung und so spulen wir dann weg. Und ja, dann könnte man, was ich, so 8, 9 die Review machen, so 9 ungefähr, 2, ja, das könnte sich ausgehen. Das, also ich will nichts versprechen, aber ich plane es entsprechend. Und deswegen wollen wir zumindest versuchen, da gleich eine Review zu machen, weil ich glaube, Money in the Bank ist ja mittlerweile der Big Five Pay-Per-View, kann man sagen, was so die Fanresonanz angeht. Vielleicht hat er auch die Series schon eingeholt, das ist immer so eine Geschmacksfrage. Aber dann wollen wir das versuchen. Sehr gut, wir sind also stets bemüht. In diesem Sinne haben wir das auch jetzt on air schon so grob abgekaspert. Und ihr wisst Bescheid, dass vielleicht dann am Sonntag eine Review kommt. Wir sagen herzlichen Dank. Bleibt fröhlich, bleibt gesund. Habt viel Spaß bei den Leiter-Matches und gerne auch bei Cena gegen Cody und bei Lyra. Und ja, und wir melden uns dann bald wieder. Macht's gut. Tschüss. Ciao.